Und das letzte Mal bei A. Der Kurzform von A. Mit 10 Hinweisen auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Auf eine interessante Person. Heute mit Doppelpack Philipp, beziehungsweise Toibi, Philipp und Dominik, weil Jürgen sich die Sonne auf den Bauch scheinen lässt. Aber das hat er sich nach den ganzen Anstrengungen hier auch redlich verdient. Auf den Sixpack. Sagtest du gerade Sixpack oder Sixbag? Du kennst die Antwort und ich möchte es nicht sagen. ich muss also ein Semi-Geständnis machen. Die Person, die ich hatte, mein Dokument ist broken und ich habe jetzt kurz vor knapp noch alles zusammenkopiert wieder. Ja. Es ist aber keine ausformulierten deutschen Sätze, also wundert euch nicht, wenn ich. Achso, ich habe jetzt gedacht, du liest hier zu laut so seltsame Sonderzeichen vor, weil irgendwie hast du es gezippt und jetzt liest du einfach das komprimierte Format vor. 1-0-0-0-1-0-1-0-1-1-1. Und im Gegensatz zu Previously on A werde ich keinen total intellektuellen Schauspieler, nicht Schauspieler, Wissenschaftler haben. Sag ich Schauspieler, ich meinte Wissenschaftler. Jetzt möchte ich mal einen intellektuellen Schauspieler sehen. Erstens, ich wurde am Nikolaustag geboren. No. Man könnte jetzt krampfhaft einen Zusammenhang zu meinem späteren Schaffen herstellen, das macht der Dominik aber nicht. Also im Prinzip könnte wieder jeder sein. Das ist absolut richtig. Nee, nur Personen, die am Nikolaustag Geburtstag haben. Hast du ein Ja gesagt? Nee. Aber für alle, die es jetzt gerade nicht in petto haben, 6. Dezember. Ich glaube, das ist das stille Verlangen nach Hinweis Nummer 2. Ja, das wäre doch ganz schön. Das klingt auch nach einem ziemlich intellektuellen deutschen Liedtext. Das stille Verlangen nach Hinweis Nummer 2. ich war der 4. Präsident einer Firma, die es seit 1889 gibt. 1889? Hui. Dann ist es aber vermutlich gar nicht so lange her. Ich meine, wie lange bleibt so ein Präsident typischerweise schon? Ein Jahrzehnt, oder? Da kommt drauf an, wo? In den USA? Ja, 4 bis 8 Jahre. Ach so, aber von der Firma. Ja. Jetzt hatte ich einen Gehirnfurz. Ja, wobei, ich meine, manchmal rutscht dir nach, so als Zweitplatzierte und wirst dann ganz schnell wieder rausgekegelt. Aber das wäre viel spektakulärer, dann hätte er das noch als Hinweis dazu gepackt, glaube ich. Das ist bestimmt in Hinweis Nummer 3. Einer meiner ersten Jobs? Hell Laboratory. Also wie Hell aus Odyssee. Ja. Im Weltraum 2001. Ah. Ich würde ja echt schätzen, irgendwie entweder Telefonbranche oder Automobilindustrie. Ich frage mich jetzt gerade, ob er wirklich ernst gemeint hat, dass es auf jeden Fall ein Schauspieler ist oder ob das eher jetzt ein bisschen Quatsch war. Als ob ich jemanden zum Schauspieler machen würde. Was mir viel mehr Sorgen macht, ist, dass die Katze hier mich gerade umschmeichelt und ich ein bisschen Angst habe, dass sie mir gleich aus Protest irgendwo hinpisst, wenn ich sie nicht rauslasse. Aber ich beeile mich einfach. Profis nehmen viertens, trotzdem bis zum Ende auf. Ja. Viertens, ich habe ja schon erwähnt, dass ich quasi der 4. Präsident einer Firma war und vor mir war quasi immer nur, also die 3 Präsidenten, die vor mir kamen, waren jemals aus dem gleichen Geschlecht. Die hatten quasi dasselbe Blut. Und ich war der Erste, der quasi nicht aus der Familie stammte. Also es ging wirklich um die Familie, nicht um also das Geschlecht. Also es ist nicht die Mafia, falls du das meinst. Familie. Leone. Nee, aber noch kommt mir da nichts. Fünftens. Mit mir erlebte die Firma eine neue Hochphase. Dank eines Paradebeispiels einer Blue Ocean Strategie. Wisst ihr, was eine Blue Ocean Strategie ist? Nie gehört. Nee, sagt mir auch gerade gar nichts. Eine Blue Ocean Strategie ist, dass quasi der Grundgedanke ist, dass du nur durch die Entwicklung innovativer und neuer Märkte quasi dauerhaft Erfolge erzielen kannst. Okay. Und warum Blue Ocean? Weil so sozusagen so ein Kolonial. Ja, halt häufig so ein Haifischgewässer, was halt irgendwie in so einer Küste wollen halt alle an die Fische ran. Ja. Wenn du irgendwie auf die weite See rausgehst, das ist natürlich tendenziell gefährlich und weit und breit nichts. Aber wenn du es halt dann schaffst, dann ist es halt geil. So aha, ich hätte gedacht, das ist, glaube ich, in meinen einfachen Worten. Ah, ich hätte jetzt nämlich eher so auf amerikanische Kolonialgeschichte sozusagen gemünzt. Nee, so ein, du musst raussegeln, damit auch was passiert. Ah, okay. Nee, okay. Also ich glaube nicht, neue dass das dann... Neue Gewässer erschließen. Ja, ja, ja. Also ich sag mal so, der einzige Vier-Mensch oder sowas, Steve Jobs, ist zwar tot, aber kommt vermutlich nicht in Frage. Der vier mir gerade so Mensch, was meinst du mit vier? Firmenmenschen. Ah, Firmenmensch. So tote Firmengeschäftsführer, Präsidenten, wie auch immer. Hat, da ist mein Wissen hat echt mal bei Hell gearbeitet? Boah, also weiß ich gar nicht. Die Firma Hell, die sagt mir gar nichts. Ich glaube, das passt auch gar nicht, weil er nicht der Vierte war. Oder? Ich mach mal weiter, so, und dann merkt ihr vielleicht auch, warum derjenige mir am Herzen liegt. Ich habe in den Jahren 2011 und 2014, als diese besagte Hochphase vorbei war, habe ich mein Gehalt freiwillig gekürzt. Und habe auch dem kompletten Board von der Firma Paycuts von 20-30% mit zusammen durchgedrückt, damit man niemand von meinen Angestellten entlassen musste. Oh. Wo hast du früher nochmal gearbeitet? Mhm. Da wäre genau. So 2011, 2014. Genau. Ja. Also das ist ja auch der lustige Gag mit Hal in Odyssee im Weltall. Dass das ja immer ein Buchstabe verschoben von IBM ist. Und jetzt fällt mir natürlich ein, dass das eine, oh, aber wer davon eine der Firmenführer von Nintendo sein könnte? Was für mich ja, auch gut, so passt. Dann war's das für mich. Bis bald. Aber vielleicht komme ich ja noch drauf. Das ist jetzt so ein Penicillin-Moment. Wer die vorherige A-Folge gehört hat. Ja, ja, ja, sehr gut, sehr gut. Okay, kannst du drauf kommen oder soll ich es dir sagen? Vielleicht komme ich noch drauf. Also es ist der Mensch von Nintendo. Ja. Aber also, ja. Japaner, Isamu ja. Nokutano. Das ist rassistisch. That's racist. Aber es klang verdammt richtig. Okay, ihr haut vielleicht mal noch einen Fakt was raus. Was ich irgendwie Nakamoto, irgendwie sowas, ich habe irgend so einen Namen im Kopf, aber... Die klingen alle gleich, gell? Ist rassistisch. Also ich darf das, ich habe nämlich gesagt, ich bin ein Riesenfan. Ich war sehr... Funktioniert Rassismus nicht, aber gut. So funktioniert das nicht. Ich war sehr bekannt für meinen Humor in den Nintendo Direct Videos. So habe ich zum Beispiel mal bei einem Vor-E3 Video 2012 ja! Einfach sekundenlang Bananen angeschaut. Ja, ja, ja, ja. Bevor oh ich Gott. Mich in die Kamera gedreht habe. Zur Kamera. War das Iwata? Ja. Satoru Iwata. Okay. Achtens, mein meistzitiertes Zitat: On my business card, I'm a corporate president. In my mind, I'm a game developer. But in my heart, I'm a gamer. No. No. Ja, also die Blue Oceans Strategie ist, dass er quasi das Wettrüsten der Konsolen nicht mitgemacht hat mit Nintendo. Ah. Und stattdessen mit der Wii halt und dem Nintendo DS halt Nischen gesucht hat. Ja, ja. Also und die beiden sich halt, also gerade die Wii hat dann zum Beispiel dazu beigetragen, dass das Wired Magazin das Hinweis Nummer 9 zu ihm gesagt hat, thanks to Nintendo's Satoru Iwata, we are all gamers now. Weil halt selbst die Oma ja, und ja. Hinz und Kunst dann das Bowlen angefangen haben mit der Motion Control. Das stimmt, also ich habe das empfand ich ja damals, als diese Werbung losging mit diesem, das hieß glaube ich, Do You Want to Play oder We Want to Play with You oder was ähnliches. Dann auch diese Werbespots, wo diese japanischen Geschäftsmänner in irgendeinem Kleinstwagen immer zu allen möglichen Personen gefahren ist, so typische amerikanische Familienstrukturen, dann zu denen hin und irgendwie mit denen eine Wii ausgepackt habt und jeder irgendwie hat gespielt. Das war ein riesen Aufwand, was die ja da an Werbebudget rausgebuttert haben. Das muss ja richtig, richtig teuer gewesen sein auch. Ja, das Interessante ist halt auch, dass, also das ist nicht jedem bewusst, aber Nintendo ist halt eine uralte Firma. Die haben früher schon Spielkarten hergestellt. Die haben mit Spielkarten angefangen. Genau, und deswegen, also Nintendo ist tatsächlich schon seit 1889 hier am Start. Aber es ist lustig, weil von Nokia, diesen Mythos mit, die haben früher mal Gummistiefel gemacht, da habe ich das Gefühl, das kennen mehr. Wobei heute wieder von jungen Leuten keiner mehr Nokia kennt. Außer es waren doch früher diese Telefone, die nicht kaputt gingen. Ja, ich habe noch ein Zuhause, da ist immer noch Saft drauf. Ja, natürlich. Da ist noch Saft drauf. Kongresstelefon, das wird jedes Jahr mitgenommen, also falls ich mal ein GSM brauche. Und ich glaube, ich habe das zwischendurch echt noch nie geladen. Das ist schon verrückt. Krass. Der Herr Iwata muss wirklich ein sehr, also das ist immer die Frage, was du definierst, aber ein sehr guter Mensch gewesen sein und auch wirklich hochintelligent und auch wirklich halt dedicated Gamer und halt auch jemand, der selber programmiert hat, damals bei HAL zum Beispiel auch programmiert und ist im Alter von nur 55 Jahren ist er an Krebs gestorben. Und da habe ich heute ein Tränchen verdrückt, als mir das immer klar wurde. Im Jahr 2017, da war er schon ein paar Jahre tot, haben Modder entdeckt, dass das Spiel Golf, was damals auf dem NES gab, ja, und das der Iwata selber programmiert hat, in der Firmware der Switch implementiert ist. Was? Also als Easter Egg sozusagen. Genau. Und wenn das Datum auf den 11. Juli gestellt ist, den Tag seines Todes, und du mit dem Joy-Con die seine typische Handbewegung machst, dann wird es getriggert. Ernsthaft? Ja. Und das ist so der kleine schöne Gänsehaut-Moment für mich. Ach Quatsch. Ja, toll, oder? Das ist ja nett. Das können jetzt Hörer und Hörerinnen direkt zu Hause ausprobieren. Ja. Das, und uns dann schreiben, dass es nicht mehr geht, weil ein Patch kam und es dann rausgepatcht wurde. Jetzt aber möchte ich nochmal wissen, was ist Hell? Also nicht aus 2001. Das ist eine Softwarefirma einfach. Ich weiß nicht, warum die so benannt wurde. Ja, die hatten noch damals das Motto ein, wir sind IBM immer um einen Schritt voraus, deswegen im Alphabet. Ah, okay, siehst du, das war mir gar nicht bewusst. Oder dass die quasi die reiten voran, oder ich weiß gar nicht mehr, aber das war tatsächlich eine in Anlehnung von IBM, glaube ich. Dass das wirklich so ein alberner Gag war. Das ist schon ein cooler Gag. Ja, ja. Großartig. Ja. Danke. Oh, da, warte mal, ich guck gerade mal. Ah, guck hier. The company got its name because each letter put them one step ahead auf IBM. Ja, und ansonsten verantwortlich für Kirby, für Mother, also was dann irgendwie insbesondere als Earthbound bekannt war und Super Smash Brothers. Schick. Cool. Nicht schlecht. Ja, ich danke euch von Herzen und ich renne jetzt schnell und mache der Katze die Türen und Toren auf, damit hier nicht eine kleine Lache da ist. Na dann, bis zum nächsten Mal. Lacht schönen alle Abend. Mit. Tschüss. Tschüss.